Andacht vom 6.04.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete. Wahre Erfüllung. Es gibt kaum einen Vers in der Bibel, der beschreibt, was ich erlebe. Je mehr ich Gottes Güte entdecke, desto mehr sehne ich mich danach, mehr davon zu erfahren. Je mehr ich im Herzen ergreife, desto mehr entdecke ich Gott. Und je mehr ich ihn entdecke, desto mehr realisiere ich, dass ich ihn überhaupt nicht kenne. Das ist wirklich schwer zu beschreiben. Doch so erlebe ich das nun seit einer geraumen Weile in meinem Leben. Es ist schwer zu beschreiben. Ich will da nicht in kirchliche Philosophien hineingehen. Aber es ist doch fast wie so philosophische Fragen nach Gott. Als ob Gott mir einen Brocken hinwerfen würde und ich sage nicht einfach ja, sondern ich möchte so gern all meine Fragen loswerden. Er möchte, dass ich ihn mehr entdecke und ich suche nach ihm. Das ist fast wie ein Versteckspiel zwischen uns. Gott versteckt sich ein bisschen, damit ich mehr nach ihm frage. Und dann zeigt er sich und sagt, hier bin ich. Das ist ein wundervolles Zusammenspiel zwischen uns. Wie ihr wisst, ist unsere morgendliche Andacht keine vorbereitete Lehre. Es ist meine Reise. Also wohin bin ich letzte Nacht gereist? Als ich aufwachte, hörte ich zuerst Gott zu mir reden. Reinhard, vertrau mir einfach. Vertrau mir. Ich antwortete, Herr, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Dann erkannte ich, dass der Herr nicht geäußert hatte, dass ich ihm nicht vertraue. Es ist wirklich interessant und ich gebe euch einen Schlüssel. Wir filtern alles mit unserem Herzen. Was jemand sagt und was du hörst, ist nicht dasselbe. Mein Herz ist der Filter für alles. Wenn der Filter meines Herzens irgendwo einen Knacks hat, höre ich nicht genau, was jemand zu mir sagt. Genau das Gleiche geschieht mit Gott. Ich habe gelernt, sehr genau auf mein Herz aufzupassen. Deshalb habe ich nicht gehört, Reinhard, du vertraust mir nicht, als der Herr zu mir sprach. Wenn mein Herz nicht so einfach und aufrichtig wäre, hätte ich wohl verstanden, Reinhard, du vertraust mir nicht, du musst mir mehr vertrauen. Ich aber hörte eine Ermutigung, weiterzumachen und Gott weiterhin zu vertrauen. Meine Antwort darauf war dann auch, ja, Herr, ich werde dir weiterhin vertrauen. Dann sprach Gott zu mir über Enttäuschung. Oh, du meine Güte! Wie viele Menschen sind voller Enttäuschung? Wie viele von euch sind so enttäuscht von Gott? Wenn ihr nicht einige Schlüssellektionen lernt, werdet ihr weiterhin enttäuscht sein. Gott sagte, so viele meiner Kinder sind so enttäuscht. Mein Herz wurde so traurig, denn ich erhalte jede Woche viele Nachrichten von Menschen, die mir von ihren Enttäuschungen schreiben. Mit ihren Mitmenschen, mit dem Ehepartner, mit der Kirche, mit einer Million Dinge. Und viele übertragen diese Enttäuschung dann auf Gott. Ich saß also einfach in meinem Stuhl und verbrachte meine Zeit mit Jesus, wie ich es immer tue. Ich gehe da einfach mit, Jesus mit, wohin er mich führt. Ich plane meine Zeit mit Jesus nicht, das macht keinen Sinn. Denn wir haben keine Christenpflicht, wir pflegen eine Beziehung mit Jesus. Ich lasse mich in dieser Zeit also einfach vom Herrn dahin mitnehmen, wohin er gehen will. Ich lasse ihn entscheiden. Als Gott mir heute zeigte, wie Enttäuschung funktioniert, musste ich mich an die vielen, vielen enttäuschten Menschen erinnern, die mir in meinem Leben schon begegnet waren. Sie waren oft sehr in dieser Enttäuschung gefangen. Ich holte mir ein Lexikon und schlug nach, was Enttäuschung bedeutet. Ich las: Enttäuschung ist die Traurigkeit, die auf unerfüllte Hoffnungen und Erwartungen folgt. Warum sind wir so enttäuscht? Unsere Hoffnungen und Erwartungen wurden nicht erfüllt. Wisst ihr warum? Weil wir Gott nicht vertrauen. Wenn wir nicht in dieses tiefe Vertrauen auf Gott kommen, werden wir immer versuchen, unsere Hoffnungen und Erwartungen woanders erfüllt zu bekommen und nicht bei ihm. Und wir werden immer weiter enttäuscht sein. Enttäuschung ist ein sehr starkes Gefühl. Es gibt Menschen, die deswegen Selbstmord begehen. Andere werden depressiv. Bei manchen Menschen ist aufgrund von Enttäuschung das ganze Leben durcheinander geraten. Wie können wir ein Leben ohne Enttäuschung leben? Ich erinnere mich an meine letzte Erfahrung mit einem Gefühl von Enttäuschung letztes Jahr. 2020 war das unglaublichste Jahr, das ich je erlebt habe. 2020 hatte aber auch das Potenzial, das schlimmste Jahr meines Lebens zu werden. Es hat sich so vieles plötzlich verändert. Ich musste die Weise, wie ich bis dahin gearbeitet hatte, komplett umstellen. Ich konnte nicht mehr reisen, wie ich es bisher getan hatte. Für mich fühlte es sich so an, als hätte sich 2020 alles geändert. Und dennoch war es das beste Jahr meines Lebens. Ich gebe dir den Schlüssel, wie du ohne Enttäuschung leben kannst. Schau in Psalm 81. Das ist übrigens einer der Lieblingsgedanken von Daniel. Ich habe nur einmal vor 2 Jahren in Atlanta darüber gepredigt. Das hat Daniel gehört. An jenem Morgen hatte der Herr begonnen, darüber zu mir zu sprechen. Schau in Vers 9. Gott spricht hier zu seinem Volk. Er redet also auch zu dir. Höre, mein Volk, ich will dich ermahnen. Israel, wenn du mir doch Gehör schenken wolltest. Wenn ich das lese, spüre ich das Herz Gottes. Mein Volk, würdet ihr bitte auf mich hören, bitte. Hör einfach auf Gott. Wir versuchen unser Leben außerhalb von Gottes wunderbarem Plan zu leben. Und dann wundern wir uns darüber, dass wir enttäuscht werden. Das ist wirklich schrecklich. Und dann lesen wir die Bibel mit solch einer religiösen Brille, dass wir den Sinn der Verse nicht verstehen. Schau, wie es weitergeht. Vers 10. Kein anderer Gott soll bei dir sein und einen fremden Gott bete nicht an. Wie lesen wir diesen Vers? Gott will nicht, dass ich irgendeinen anderen Gott habe. Gott sagt, ich darf nichts außer ihm in meinem Leben haben. Das Problem ist, dass du damit das Herz Gottes nicht verstehst. Gott sagt nicht, dass er zornig mit dir wird, wenn du einen anderen Gott in deinem Leben hast. Schau, was er sagt. Erst sagt er, mein Volk, würdet ihr bitte auf mich hören. Wie haben wir doch religiös gebetet. Wir haben geredet und geredet und geredet und Gott musste zuhören. Ist das nicht lächerlich? Wir beginnen unseren Tag, indem wir Gott zuquatschen, statt dass wir still werden und auf ihn hören. Und dann wundern wir uns darüber, dass der ganze restliche Tag voller Enttäuschungen und Frustrationen steckt. Bevor ich meinen Mund öffne und irgendetwas zu Gott sage, höre ich ihm zu. Ich sage allerhöchstens, guten Morgen, Jesus, danke, danke, danke, du bist so wunderbar. Aber ich erzähle ihm nicht meine ganze Situation. Ich rede weder über meine Probleme noch über meine Fragen. Nie. Das macht ja auch keinen Sinn. Ich war gut 20 Jahre alt, als ich in Jesaja 50,4 las, morgen für morgen erweckt er mein Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Daraufhin sagte ich, Herr, So möchte ich mein Leben leben. Ich möchte morgens aufwachen und erleben, dass du meine Ohren aufwächst, damit ich dich höre und von dir lerne. Ich will gar nicht jeden Tag neu plappern und all die Probleme in meinem Leben aufzählen. Das lebe ich nun schon seit gut 30 Jahren so. Wenn wir diese hörende Haltung Gott gegenüber lernen, wird unser Leben freudiger werden und wir werden nicht mehr enttäuscht werden. Denkt darüber nach. Wenn wir nur so leben, das wünsche ich mir, davon träume ich, das will ich haben. Was, wenn es nicht geschieht? Dann bist du enttäuscht. Was wird passieren, wenn du dein Leben veränderst? Wie wäre es, wenn du abends ins Bett gehst und sagtest: Herr, ich weiß, dass mein Körper ein bisschen Ruhe braucht. Ich bitte dich, dass du mir also ein bisschen Erholung schenkst. Aber weil du nie schläfst, würde ich dich gern während der Nacht hören. Würdest du bitte in einigen Träumen oder Visionen zu mir reden? Und dann sagst du weiter: Herr, ich habe eine Menge gebetet, über eine lange Zeit hinweg. Ich möchte so nicht mehr beten. Bitte erwecke du morgens mein Ohr, damit ich dich als erstes am Morgen höre. Wie würde dann dein Tag ablaufen? Ich verspreche dir, es wird nicht mehr das Gleiche sein wie jetzt. Du wirst nicht mehr enttäuscht werden, denn dein Tag beginnt nicht mehr mit deinen Wünschen, sondern mit Gottes Sehnsucht. Wenn dein Tag mit seinem Herzen beginnt, wirst du den Tag über keine Enttäuschungen mehr erleben. Das ist wirklich eine Herausforderung für dich. Also, Gott sagt zuerst zu seinem Volk: Würdet ihr bitte auf mich hören? Und dann erklärt er, warum das so wichtig ist. Er sagt, sie sollten keine anderen Götter neben ihm haben. Die Religion hat daraus gemacht: Gott ist eifersüchtig, er duldet niemanden außer sich in meinem Leben. Schmeiß diese lächerliche Theologie aus deinem Leben. Fühle das Herz Gottes. Er sagt: bitte höre, ich möchte nicht, dass jemand anderer neben mir in deinem Leben ist. Ich bin der Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. Ich bin der Gott, der deinen Mund füllt, wenn du ihn öffnest. Mit was wird er denn den Mund füllen? Schau ans Ende dieses Kapitels, Vers 17. Er würde sie mit den besten Weizen speisen. Ja, mit Honig aus dem Felsen würde ich dich sättigen und du wirst nie mehr enttäuscht sein. Hörst du den heiligen Gott? Er sagt, ich habe ein Leben ohne Enttäuschung für dich vorbereitet. Möchtest du nicht bitte auf mich hören? Wir aber hören, Gott will keine Götzen neben sich. Gott erlaubt mir dies oder jenes nicht. In Wirklichkeit geht es nicht darum. Der Herr sagt zu dir: Öffne deinen Mund und lass ihn von mir füllen. Und du wirst nie mehr in deinem Leben enttäuscht sein. Schau, du findest das vollbrachte Werk des Kreuzes in der ganzen Bibel, sogar hier. Gott spricht vom besten Weizen und von Honig. Woher kommt der Honig? Aus dem Felsen. 1. Korinther 10,4 sagt, sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Christus ist der Fels, der dein Herz zufriedenstellen wird. Es gibt nichts und niemanden auf der Welt, der dich so erfüllen kann wie Christus. Das Herz Gottes ist, dass du in vollkommener Erfüllung lebst. Es gibt einen Felsen, das ist Jesus Christus. Und er möchte, dass du nie wieder enttäuscht wirst. Was aber machen wir? Wir wollen das nicht lernen. Und wir öffnen unseren Mund und essen von jeder anderen Quelle, die sich uns anbietet. Wir lassen nicht zu, dass er uns auffüllt. Und das Herz Gottes sagt, hört mir doch bitte zu, denn ich weiß, wie enttäuscht ihr sein werdet, wenn ihr euch nicht von mir füllen lasst. Ich weiß, dass ihr immer weiter unbefriedigt sein werdet, wenn ihr von irgendwelchen anderen Felsen trinkt. Also, bitte, öffne deinen Mund weit und lass dich von Gott auffüllen. Und je weiter du deinen Mund öffnest und zulässt, dass Gott dich füllt, desto zufriedener wirst du sein. Du wirst staunen, weil du so etwas nie für möglich gehalten hättest. Nur dann wirst du Erfahrungen mit einem unbeschreiblichen Felsen machen, die du nie erwartet hättest und die unbeschreiblich sind. Ich habe etwas erreicht, was ich sehr schwer fand, es zu leben. Es ist die Freude der Zufriedenheit. Ich bemühe mich, jeden Tag zwischendurch ein paar Mal ruhig zu werden. Und das ist wirklich schwierig. Denn manchmal frage ich mich, ob mein Körper diese Belastung heute überhaupt aushalten würde. Ich stehe auf, ich halte Andacht, ich spiele eine Stunde lang Tennis, ich arbeite hart. Aber das ist äußerlich. Es geht ja um das, was in meinem Körper geschieht. Ich erhalte übernatürliche Nahrung, die meinen Körper und meine Seele erfüllt und befriedigt. Denn ich öffne morgens meine Ohren und höre und ich öffne meinen Mund. Ich sage, Herr, nur du und ich. Das ist meine Befriedigung. Paulus drückte das aus, als er in 1. Timotheus 1,11 schrieb, diese Lehre beruht auf der Botschaft von der Herrlichkeit Gottes. Petrus beschreibt es so, 1. Petrus 1,6, ihr werdet euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich nicht ausdrücken kann, was in mir so abgeht. Aber das hat nichts mit mir zu tun, sondern mit Jesus. Es hat mit Honig und mit Weizen zu tun. Was macht Honig? Er ist süß. Er gibt uns Energie. Er hat einen unglaublichen Geschmack. Und Weizen ist unser tägliches Brot. Jesus sagte zu mir, das steht auch in Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Warum hungern wir so sehr nach so vielen Dingen? Warum suchen wir Befriedigung in so vielen anderen Beschäftigungen? Warum haben wir immer das Gefühl, nicht erfüllt zu sein? Und dann erleben wir Enttäuschung nach Enttäuschung und unsere Herzen werden traurig. Vielleicht werden wir depressiv und dann schicken wir eine Nachricht. Bitte bete für mich, ich bin so deprimiert. Wir leben in diesem schrecklichen Teufelskreis. Wir müssen verstehen, der Honig kommt vom Felsen. Das Brot kommt vom Felsen. Was machen wir? Wir öffnen unseren Mund jeden Tag weit, um uns bei Gott zu beschweren, dass unsere Wünsche nicht in Erfüllung gehen, dass Prophetien sich nicht erfüllen, dass unsere Mitmenschen so sind, wie sie sind, dass wir von Gott enttäuscht sind. Aber wir hören nicht hin, was Gott uns zu sagen hat. Wir öffnen unseren Mund nicht, um uns füllen zu lassen. Also, öffne deinen Mund, aber hör auf, falsche Dinge zu essen. Sag zu Gott, ich will hören, wie ich noch nie gehört habe. Ich will von dir essen, ich werde dir vertrauen, für Versorgung, für Brot und Honig von dir. Wenn wir das tun, werden wir richtig abhängig von Jesus. Wenn wir aufwachen und diese wunderbare Stimme hören, wenn wir diese Freude empfinden, einfach den Mund aufzutun, wenn wir einfach spüren und essen und uns nähern lassen, das ist wundervoll. Schau, was Gott sagt. Das ist so wichtig. Vers 12. Aber mein Volk hat meiner Stimme nicht gehorcht und Israel war mir nicht zu Willen. Sie haben mir nicht gehorcht, was heißt das? Sie haben nicht von seinem Brot gegessen und nicht seinen Honig gekostet. Du musst deinen Mund öffnen und dich von ihm füllen lassen. Ich bin ein Mensch, der Freude hat. Gestern Abend haben wir eine wirklich gute Flasche italienischen Wein geöffnet. Wir genossen ihn. Also, was taten wir? Wir haben Wein getrunken, wir spielten ein lustiges amerikanisches Spiel, Daniel, Debbie, Marina und ich. Wir lachten laut, wir hatten Spaß. Ich genieße das, ich liebe es, so mit anderen Freude zu haben. Aber niemals ziehe ich daraus meine Befriedigung. Denn nichts davon erfüllt mein Herz wirklich. In meinem Herzen habe ich die Überzeugung, dass ich in den irdischen Dingen keine Befriedigung finden kann. Wenn ich vom Felsen trinke, den Honig und den Weizen esse, wenn ich meinen Mund weit öffne und alle Erfüllung in Gott allein suche. Es ist unglaublich. Je mehr du deine Erfüllung in Gott allein suchst, desto erfüllter und zufriedener wirst du leben. Ich wünsche mir, dass diese Wahrheit in euch ankommt. Wenn ich beobachte, wie so viele Menschen von anderen Quellen trinken und nie zufrieden sind, das macht mich traurig. Wenn ich sehe, dass Menschen ihre Erfüllung in Gott finden und nur von ihm trinken, das ist so schön. Und wenn ich dann noch beobachte, dass diese Menschen auch in anderen Bereichen ihres Lebens immer mehr Freude haben, das ist so wunderbar. Das Wörtchen aber hat für mich in der Bibel so viel Bedeutung. Aber mein Volk wollte nicht hören. Wenn ich das lese, fühle ich den Schmerz in Gottes Herzen. Er erlaubt uns, den Schmerz zu spüren, wenn Satans Listen uns verführt haben. Aber die Erfüllung finden wir nur bei ihm. Gott erlaubt der Religion, die biblischen Wahrheiten zu verdrehen. Aber er wünscht sich, dass die Menschen auf ihn hören. Gott erlaubt uns, ein chaotisches Leben zu führen, weil wir nicht hören. Aber Gott sagt uns, dass er uns auffüllen will und dass wir dann nie mehr enttäuscht sein werden. Es geht nicht darum, dass Gott sauer auf uns ist, wenn wir andere Götter neben ihm haben. Es geht ihm darum, dass wir nicht traurig sind, weil wir enttäuscht wurden. Schau, was in Vers 13 steht. Da gab ich sie dahin in die Verstocktheit ihres Herzens, dass sie wandelten nach ihrem eigenen Rat. Was tat Gott? Er sagte: Ich habe euch so liebevoll eingeladen, vom Felsen zu essen und zu trinken, damit ihr nie mehr enttäuscht und traurig seid. Aber ihr habt nicht gehört. Und dann kommt die Religion, die alles verdreht. Sie erzählt uns von einem bösen Gott, der ärgerlich ist, wenn wir nicht auf ihn hören, und viele glauben die Lüge der Religion. Dabei haben wir die andere Option, die wir aber aus Gottes Hand nicht annehmen. Die Folge daraus ist, dass wir selbst unsere Herzen verhärten und enttäuscht werden und eine Enttäuschung nach der anderen erleben. Der Grund dafür ist nicht Gott. Der Grund dafür sind unsere eigenen sturen Herzen. Unsere störrischen Herzen versuchen immer wieder, die Erfüllung außerhalb von Gott zu finden. Und je mehr wir von anderen Quellen trinken, desto öfter erleben wir Enttäuschungen. Je öfter wir enttäuscht werden, desto enttäuschter sind unsere Herzen. Der Teufelskreis. Dann geben wir Gott die Schuld oder der Kirche, der Gemeinde, anderen Menschen. Jeder andere ist schuld. Oder unsere Umstände. Wir begreifen nicht, dass wir uns unseren eigenen störrischen Herzen hingegeben haben. Gibt es eine lebenslange Enttäuschung? Ja, die gibt es. Gibt es Erfüllung, die uns innerlich so füllt, dass wir nicht mehr wissen, wohin damit? Ja, aber du musst deinen Mund öffnen, nicht um zu reden, nicht um dich zu beschweren, nicht um zu fragen, sondern um zu essen. Lasst uns unsere Enttäuschung beenden. Lasst uns die Lügen der Religion zurückweisen. Lasst uns beschließen, unser Leben mit Gott zu verändern. Lasst uns von ihm essen und trinken, damit er uns füllt. Ich verspreche euch, ihr werdet nicht genügend Zeit finden für euer Gebet, denn Gebet ist, den Mund zu öffnen, um sich füllen zu lassen mit der Herrlichkeit Gottes. Psalm 81, 17. Er speiste sie mit dem besten Weizen. Mit Honig aus dem Felsen sättige ich dich. Und du wirst nie mehr enttäuscht sein. Schaut, als sich nach 2019 alles änderte, als mein Leben völlig umgekrempelt wurde, fragte mich jemand: Reinhard, geht es dir gut? Ist alles okay mit dir? Mir ging es die ganze Zeit in 2020 gut. Obwohl sich äußerlich alles änderte, hatte ich das Gefühl, als ob sich nichts verändert hätte. Warum? Weil ich gelernt hatte, dass ich nur enttäuscht sein konnte, wenn ich die Erfüllung für mein Herz woanders als bei Gott suchen würde. Ich habe gelernt, jeden Morgen meinen Mund zu öffnen, um mich von Gott füllen zu lassen. Ich habe gelernt, Gott meine Ohren öffnen zu lassen. Gebet beginnt nie mit dir. Gebet fängt immer mit Gott an. Sei still und iss. Lass zu, dass Gott deine Ohren öffnet. Öffne deinen Mund und iss und trink.